wohin heut Nacht? Schananananana, bist gern wo, man singt und lacht. Schananananana, da gibt's nur einen Platz für dich. Schananananana, ich sag dir was, da musst du hin. Schananananana, zum Brückenstall ins Villatal. Schananananana, denn du fühlst auch du dich wohl. Schananananana, den Wirten nennt a jeder Schnee. Schananananana, man hört ihn schon von weitem. Yeah. Schananananana, jo, jo, beim Schnee, beim Schnee, beim Schnee, da ist so schön. Ja, da kann man auch ein Glas geben, beim Schnee, da ist so schön. Jo, jo, beim Schnee, beim Schnee, beim Schnee, da ist so schön. Ja, da kann man auch ein Glas geben, beim Schnee, da ist so schön. Winterzeit, Schananananana, gibt's Party pur für alle Leute. Schananananana, den Wirten nennt a jeder Schnee.